Zehntens, Shebet Assa, London. Wir müssen verlangen freie Ehe zwischen Christen. Israel kann dabei nur profitieren, wenn es auch dabei verunreinigt sein Blut. Unsere Söhne und Töchter mögen heiraten in die vornehmen und mächtigen Familien der Christen. Wir geben das Geld und erhalten dafür den Einfluss. Die christliche Verwandtschaft hat keine Einwirkung auf uns, aber wir werden sie üben auf jene. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ehren das jüdische Weib und üben verbotenes Gelüst lieber an den Weibern unserer Feinde. Wir haben das Geld und für Geld ist feil auch die Tugend. Ein Jude soll nie machen, eine Tochter seines Volkes zur Schande, wenn er will freveln gegen das sechste Gebot, sind der Christenmädchen genug dazu da. Wozu würden denn die hübschen Dirnen der Goyim in den Magazinen beschäftigt? Die sich nicht fügen will unserer Lust, erhält keine Arbeit, also kein Brot. Wir müssen unseren jungen Männern auch ein Vergnügen gönnen. Gehet hin in die großen Städte und ihr werdet sehen, dass sie wahrlich dazu eure Weisheit nicht abgewartet haben. Der Arbeiter mag mit unseren abgelegten Kleidern zufrieden sein. Macht aus der Ehe des Christen statt des Schwures lieber einen Kontrakt und ihre Weiber und Töchter werden noch williger sein in unserer Hand. 11. Shebet Manasse, Budapest. Wenn das Geld die erste Macht der Welt ist, so ist die Presse die zweite. Was sind alle die Meinungen und Ratschläge, die hier gegeben werden, ohne ihren Beistand? Nur wenn wir haben die Presse in unserer Hand, werden wir kommen zum Ziel. Unsere Leute müssen regieren, die Tagespresse. Wir sind gewandt und schlau und besitzen Geld, das wir unseren Zwecken dienstbar zu machen verstehen. Wir müssen haben die großen politischen Zeitungen, welche machen die öffentliche Meinung, die Kritik, die Straßenliteratur, die Telegramme und die Bühne. Wir werden daraus verdrängen, Schritt um Schritt die Christen, dann können wir diktieren der Welt, was sie glauben, was sie hochhalten, was sie verdammen soll. Wir werden ertönen lassen in 100 Formen den Wehschrei Israels und die Klagen über die Unterdrückung, die auf uns lastet. Denn während jeder Einzelne ist gegen uns, wird die Masse in ihrer Torheit sein, immer für uns. Mit der Presse in unserer Hand können wir verkehren Recht in Unrecht, Schmach in Ehre. Wir können erschüttern die Throne und trennen die Familie. Wir können untergraben den Glauben an alles, was unsere Feinde bisher hochgehalten. Wir können ruinieren den Kredit und erregen die Leidenschaften. Wir können machen Krieg und Frieden und geben Ruhm und Schmach. Wir können erheben das Talent, es niederhetzen und verfolgen und zu Tode schweigen. Wer die Presse hat, hat das Ohr des Volkes. Wenn Israel hat das Geld und die Presse, wird es sagen können, an welchem Tage wollen wir aufsetzen den Atarach, die Krone, die uns gebührt, besteigen die Schisse, den Thron der Verheißung und schwingen den Shebet, den Zepter der Macht, über die Völker der Erde. 12. Levit. Die Rosche Bate Abbot der 12 Shelantim haben gesprochen weise und schwere Worte. Sie werden sein die Pfeiler der kommenden Zeit, wenn der Sohn des Rastlosen sie schreibt in sein Gedächtnis und ihren Samen verbreitet unter dem Volke Israel, damit es aufgehe vom Morgen bis zum Abend und vom Mittag bis zur Mitternacht als gewaltiger Baum. Sie sollen sein das Scherib, das Schwert, mit dem schlägt Israel seine Feinde. Der Samen Jakobs muss zusammenhalten im Glück, im Reichtum, in der Macht, wie er zusammengehalten hat im Unglück und in der Gefahr. Jeder muss helfen dem anderen. Wo einer hinsetzt einen Fuß, muss er nachziehen den zweiten, das ist seinen Bruder. So einer gehabt ein Unglück, müssen die anderen ihm helfen auf. So einer gekommen ist in Streit mit dem Gesetz der Welt, müssen die Brüder ihm helfen durch, wenn er nur im Frieden lebt mit dem Gesetze unseres Volkes. Wer gesessen hat 10 Jahre im Zuchthaus, kann immer noch werden ein reicher Mann, vor dem sich beugen müssen die Fürsten und Grafen der Goyim, so ihn nur nicht verlassen unsere Leute. Wenn jeder ist gegen uns, werden sein alle für uns. Die Hand des Herrn hat uns geführt nach 40 Jahren aus der Wüste zur Herrschaft im Lande Kanaan, und sie wird uns führen nach 45 mal 40 Jahren aus unserer Wanderung im Elend zur Herrschaft über die Länder, so 45 mal größer sind als Kanaan. Wenn Israel folgt dem Rat, den beschlossen hat der Sanhedrin der Kabbala, werden unsere Enkel, wenn sie kommen, in 100 Jahren an diesem Platz zum Grab des Stifters unseres Bundes ihm verkünden können, dass sie seien die wirklichen Fürsten der Welt und dem Volk Israels erfüllt ist die Verheißung, so ihm versprochen hat, die Herrschaft über alle anderen Völker als seinen Knechten. Dazu bemerkt die Redaktion des erwähnten Blattes, ein kostbares Manuskript, welches unter den Juden Russlands sehr stark zirkuliert, indem es einer dem anderen zum Abschreiben gibt, so dass es überall im Lande verbreitet wird. Dasselbe enthält Aussprüche mehrerer angesehener Rabbiner über das durch die Überschrift gekennzeichnete Thema. Dass aber Russland, das Land der 6 Millionen Juden, des Anarchismus, der Geheimbünde und des furchtbarsten Umsturzes, den je die Welt erlebt hat, andererseits auch das Land der Schwarzen 100, der zur Zeit des Zarismus bestorganisierten Geheimpolizei der Welt, der von der Regierung selbst veranlassten oder doch gebilligten Pogroms, die Heimstätten und der Ausgang für die allergeheimsten und höchst fliegenden zionistischen Weltziele war und ist, wird uns klar im Angesichte der Tatsache, dass in allen Aufeinanderprallen verschiedener Völker und Rassen der größte Druck auch immer gleich den größten Gegendruck hervorruft, und so hat denn die jüdische Kampfweise, die der ahnungslose Deutsche verdutzt und ungläubig noch im Verlaufe dieses Buches kennenlernen wird, mächtige Anregungen, Bereicherung und Vervollkommnung aus jenem Russland erhalten, das seit dem Jahre 1914 und schon lange vorher im Geheimen das deutsche Judentum mit neuen Gedanken und Plänen und Kampfmethoden versorgt hat. So darf denn der Deutsche sich nicht durch die relative Harmlosigkeit der ihm aus seinem täglichen Umgange bekannten Juden über das wahre Gesicht des Symbolzionismus hinwegtäuschen lassen, der, wenn sich auch das gesamte Reformjudentum nicht dazu bekennt, sicherlich von demselben weder durchkreuzt noch gar jemals entlarvt werden würde. Und während der Leser durch die 12 rabbinatischen Weisheitsergüsse bereits auf alle möglichen Bereiche wirtschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Vergewaltigung aufmerksam gemacht wurde, wird es nun unsere Aufgabe sein, schrittweise vorgehend diese einzelnen Gebiete zu durchleuchten.